WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Hier ist Mia. Mia ist 22. Guten Morgen, Mia. Guten Morgen, Domian. Hallo, hallo. Um was geht's hallo. Bei dir? Also bei mir geht es darum, dass mein Mann mit mir keinen Sex haben möchte. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind 5 Jahre zusammen und davon 3 Jahre verheiratet. Und seit wann will er keinen Sex mehr mit dir haben? Also direkt nach der Ehe fing das schon an. Mhm. Das ist dann ja schon eine ganze Weile jetzt. Ja. Habt ihr Kinder? Und nee, haben wir nicht. Ja. Wie sieht es denn überhaupt aus? Habt ihr überhaupt gar keinen Sex miteinander? Oder? Es ist so, dass wir einmal im Monat oder so schon was haben. Das kommt dann aber auch nur vor, wenn ich wirklich weine und wenn ich traurig bin. Wenn du weinst. Warum das so ist. Achso, ja, also, wenn du so traurig bist, dass du darüber weinst, dass ihr keinen Sex habt, dann lässt der Herr sich herab und macht's dann, oder wie? Ja, genau. Das ist aber übel. Ja, ich hatte auch, tut mir leid, dass ich unterbreche. Ich hatte auch Probleme mit mir deswegen, ich dachte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich hatte eine kleine Oberweite und ich habe mir die Oberweite vergrößern lassen. Ach, extra für ihn? Ja, also ich habe mich durch ihn angefangen, damit halt unwohl zu fühlen, dass ich unfreulich bin. Hat er mal eine Andeutung gemacht, dass ihm deine Brüste nicht gefallen? Er meinte, ich sei unproportional, weil mir oben was fehlt. Oh, wenn ich ihn darauf angesprochen habe, warum das halt so ist. Oder halt, es kam auch schon der Gedanke, ob er vielleicht schwul ist. Mhm. Weil ich habe noch nie sowas mitgekriegt, dass ein Mann keinen Sex will. Und ich habe echt mein Bestes gegeben. Sag mal, Entschuldige, da muss ich dich unterbrechen. Als er gesagt hat, du bist unproportional, wart ihr da schon verheiratet? Ja, da waren wir schon verheiratet. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 26. Mhm. Finde ich ein Hammer, wenn mein Mann, jetzt wenn ich mich in dich hineinversetze, mir sagt, du bist unproportional gebaut. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Ja, das war es eigentlich nicht nur. Danach kam der Gedanke, ob er mir vielleicht fremd geht. Genau, lass uns mal die Möglichkeiten durchgehen. Also entweder ist er schwul, hast du überlegt, oder er geht fremd. Was glaubst du mittlerweile? Ich glaube mittlerweile beides nicht. Und das ist halt das Komische daran, weil ich nicht genau weiß, was mit ihm los ist. Ich habe ihn wirklich ernsthaft drauf angesprochen und dass es für mich kein Problem wäre. Wenigstens hätte ich dann sozusagen eine Antwort drauf, warum es so ist, dass es halt nicht an mir liegt. Ich bin auch sehr deprimiert gewesen und dann bin ich halt fremdgegangen. Du bist fremdgegangen? Genau, weil ich dachte, es liegt an mir. Ja. Oder hast du es ihm erzählt? Ja, ich habe es ihm erzählt. Was hat er gesagt? Erstmal kam keine Reaktion und danach habe ich ihn... Er hat gar nicht getobt? Nee, gar nichts erstmal. Ganz ruhig gewesen und das hat mir dann noch mehr Sorgen gemacht, dass es ihm egal ist, ob er mich vielleicht nicht liebt. Mhm. Aber mittlerweile glaube ich schon, dass ich ihm... was bedeutet, weil sonst hätte er mich ja irgendwie gehen lassen. Moment mal, du hast ihm das gesagt, dann hat er erstmal nichts gesagt, er hat erstmal nicht darauf reagiert. Und dann, was hat er dann gesagt, wenn er erstmal nichts gesagt hat? Dann habe ich ihn provoziert und gesagt, stört es dich denn nicht, dass jemand anderes mich berührt hat? Ja. Also schon ein bisschen krasser ausgedrückt und Dann hat er mich ins Gesicht geschlagen. Oh, es wird ja immer doller. Der hat dich daraufhin ins Gesicht geschlagen, nachdem du das gefragt hast? Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann hatte ich eine blutige Nase, hatte er Mitleid mit mir. Und dann hat man sich auch irgendwie versöhnt und dann hatte man halt dann wieder was miteinander. Direkt und unmittelbar danach? Direkt unmittelbar danach, das heißt, der hat ja eine gescheuert, volle Kanne. Ja. Und dann habt ihr Sex miteinander gehabt? Ja. Wieso hat der dir eine gescheuert? Wenn er dir vorher keine gescheuert hat, als du gesagt hast, ich bin fremdgegangen. Warum nach dieser Frage? Ja, weil ich ihn ja auch gefragt habe, ob das normal ist, dass er keine Reaktion zeigt. Weil was ist er dann für ein Mann, wenn er keine Reaktion drauf zeigt? Und da hat er ja einfach eine gescheuert. Das war dann seine Reaktion. Kommt das öfter vor, dass er dich schlägt? Ja, mittlerweile schon des Öfteren. Er ist auch ein Computerfreak. Und wenn ich ihn da störe oder so, dann regt er sich auf. Und er hat einen Schlag, einen Tritt gibt es immer. Was, ein Schlag oder ein Tritt? Ja. Alles sehr übel, Mia, finde ich. Alles sehr übel. Nochmal auf den Sex zurückzukommen. Du hast ihn auch konkret gefragt, warum möchtest du nicht mehr mit mir schlafen? Ja, und er konnte mir diese Frage nicht beantworten. Natürlich nicht. Das ist ja fast immer dasselbe Lied. Ja, und Und du stehst da. Ich stehe da, genau. Es gab auch Situationen, wo er mir zum Valentinstag Unterwäsche gekauft hat und er das dann halt schön fand, mit mir geknutscht hat und dann ist er einfach nur aufgestanden, hat er gezeigt, dass er erregt ist und hat sich vom Computer hingesetzt und weitergespielt. Obwohl er erregt war. Obwohl er erregt war. Und das verstehe ich auch nicht. Er ist also immer irgendwie angeturnt. Ich sehe es ja, aber es passiert halt nicht. Hast du denn sonst irgendwelche Vorschläge noch gemacht, um euer Sexleben ein bisschen aufzupeppen? Ja, und zwar ein Dreier habe ich ihm vorgeschlagen mit einer Frau. Ob das, also ich war schon auch auf der Suche, ich habe mich auf diversen Internetseiten angemeldet, aber er wollte das nicht, er hat das abgeweigert. Ich habe sogar welche kennengelernt, die bereit dafür wären. Und er wollte das aber auf gar keinen Fall und daraufhin wurde er dann halt auch sauer. Daraufhin wurde er wieder sauer und hat dich wieder geschlagen? Ja. Sag mal, Mia, jetzt muss ich dir aber ganz klar mal was sagen. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, dass du mit dem zusammen bist. Der Typ schläft nicht mit dir. Der Typ schlägt dich. Du machst dir für den Typ die Brüste. Lässt dich unters Messer legen. Wie teuer war der Spaß? 5.000 Euro. Hast du das von deinem Geld bezahlt? Ja. Du hast so viel Kohle. Eigentlich nicht. Ich habe gespart, dass ich die Hälfte bezahlen kann und die andere Hälfte wird auf Raten bezahlt. Also Wahnsinn. Ich bezahle das jetzt immer noch. Wahnsinn. So. Und du besorgst, willst ihm auch noch entgegenkommen und besorgst noch eine dritte Frau und der weist dich wieder ab oder ist gar gewalttätig. Was ist denn das für ein Kerl? Was willst du denn mit dem noch? Ja, ich liebe ihn. Ach, Mia, das will ich gar nicht gehört haben. Ich liebe den. Wie kann man denn so jemanden lieben, der einen so behandelt? Ja, ich weiß es auch nicht, aber er schafft es auch immer wieder, mich um den Finger zu wickeln. Wie gesagt, wenn es mir wirklich richtig dreckig geht, dann kommt er an und aber das ist doch durchschaubar. Und wenn er dich um den Finger wickelt, wie auch immer, musst du das doch auch durchblicken. Du musst doch die Fakten sehen, was. Ihr seid ein junges Paar, ihr seid verheiratet. Du bist eine absolut junge Frau von 22 Jahren und dein Kerl lässt dich komplett links liegen, hat eine Latte in der Hose und geht an den Computer und nicht an dich. Das ist doch irre. Ja. Und zu dem Ganzen, das ist ja eigentlich das Allerschlimmste, schlägt er dich. Ja, also mich stört es nicht, dass er mich schlägt, sondern dass er auch zwischendurch mich beleidigt und das verletzt mich am meisten. Mia, aber ich habe auch Schuldgefühle, weil ich ihm ja auch fremdgegangen bin. Ja, aber du hast es ja wirklich aus einer Not heraus gemacht. Ja, natürlich. Aber du, wie du das jetzt erklärt hast, hast du es ja nur getan, um ihn irgendwie zu provozieren oder um da Wind in die ganze Sache reinzubringen. Ja. Also mir geht's damit sehr, sehr schlecht. Ja, aber das glaube ich. Aber da lachst du noch bei. Ja, das ist Unterdrückung, damit man nicht wieder in Tränen ausbricht. Ich bin sehr emotional, was das angeht. Weil ich bin auch ein bisschen schockiert, muss ich dir sagen, dass du sagst, das stört mich nicht so, dass er mich schlägt. Mich stört mehr, dass er mich beleidigt. Das Schlagen ist sehr, sehr schlimm. Das Beleidigen auch. Aber das Schlagen auch. Wie beleidigt er dich denn? Was sagt er denn? Also ich nehme ungern solche Wörter in meinen Mund, aber wenn es durch meine Mutter geht oder dass er mir Fotze sagt oder keine Ahnung. Und er nutzt es auch sehr gerne aus, das mir ins Gesicht zu schlagen und zu sagen, dass ich ihm halt fremd gegangen bin und dass ich eine Schlampe bin. Hast du nicht Angst, dass der das mitbekommt, dass du hier anrufst? Ich habe Angst, weil ich habe es schon mal versucht und zwar letzte Woche und da war er halt sauer und ja, deswegen habe ich dann halt direkt aufgelegt und jetzt wollte ich einfach nur die Chance ausnutzen, dass ich mit jemandem darüber quatschen kann. Kann das denn sein? Kann das denn sein, dass er sogar zuhört im Moment? Ich hoffe nicht. Wo ist er denn zurzeit? Zurzeit ist er beruflich unterwegs. Ach so, er ist nicht bei euch zu Hause. Genau. Mia, ich habe dir jetzt alles gesagt. Ich bin wirklich erbost über all das, was ich höre. Und das darfst du dir nicht bieten lassen. Du hast dich jetzt schon so gedemütigt für den Kerl, das ist schon alles viel zu viel. Du musst jetzt eine Grenze ziehen. Und die Grenze heißt, der soll sich dir erklären, sonst bist du weg. So eine klare Ansage musst du machen. Ja. Wenn du nicht überhaupt sowieso schon weggehen solltest. Aber wenn du ihm doch mal eine Chance gibst, dann muss der jetzt sagen, was los ist und was er will. Und was er für dich empfindet. Wie er sich die Zukunft vorstellt, das sind die Fragen. Ja. Und zum Abschluss muss ich noch sagen, ich habe schon versucht, mit ihm Schluss zu machen. Und dann kamen Versprechungen, wie wir werden es jeden zweiten Tag machen. Und ich möchte nicht, dass es irgendwie aus Planung läuft, sondern dass man gegenseitig Lust aufeinander kriegt. Und ich weiß nicht, so abgewiesen zu werden, wenn ich ihn knutschen möchte und so, das ist dann halt auch richtig hart. Also das trifft mich ganz noch härter. Ganz klar. Mia, ich glaube, aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, dass die Luft bei euch komplett raus ist, dass der in Gedanken null mehr bei dir ist, bei wem oder was auch immer, aber nicht bei dir. Das Ding ist tot, so ein Gefühl habe ich. Ja. So, jetzt gebe ich dir mal noch meine Psychologin, weil ich ganz gut fände, wenn du auch noch einen Ansprechpartner hättest, jetzt über unser Gespräch und das Gespräch mit meiner Psychologin hinaus. Vielleicht können wir dir noch die eine oder andere Beratungsstelle oder Anlaufstelle geben, wo du auch nochmal hingehen könntest und dich beraten lassen könntest. Ja? Okay. Geben wir dir eine Hand, kannst du ja für dich dann entscheiden, ob du es möchtest. Liebe Dankeschön, Mia, sehr gerne. Du legst bitte auf und du wirst von Sabine zurückgerufen und ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft und gutes Gelingen für das, was du da jetzt durchziehen und durchstehen musst. Dankeschön, Domian. Danke, dass du zugehört hast. Sehr, sehr gerne. Tschüss, Mia. Ciao. Tschüss. Und es geht sofort weiter mit Helge. Helge ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Helge. Mein Thema ist die Sicherheitsverwahrung. Befinde ich mich nämlich gerade drin. Du befindest dich in Sicherheitsverwahrung? Ich befinde mich zurzeit im Gefängnis, in Sicherheitsverwahrung und ich verfolge jeden Abend eigentlich so deine Sendung und jetzt dachte ich mir, rufe ich einfach mal an und... Du hast ein Handy dort reingeschmuggelt, weil du darfst ja nicht telefonieren da. Das ist richtig, Weswegen sitzt du in Sicherheitsverwahrung? Wegen mehreren bewaffneten Raubüberfällen, die ich begangen habe, sitze ich jetzt. Dafür gibt es jetzt eigentlich nicht unbedingt die Sicherheitsverwahrung, aber ich habe schon ein bisschen in der Jugend und so, also eigentlich schon mit 11, 12 straffällig geworden, so mit kleinen Sachen, sage ich jetzt mal. Und so mit um die 20 rum bin ich dann so in die größeren Sachen, sage ich jetzt mal, so rein. Mhm. Und habe dann jetzt die Sicherungsverwahrung bekommen und bin jetzt auch schon 8 Jahre drin. Sicherheitsverwahrung kriegen ja nur die ganz harten Jungs. Ja, oder wo davon auszugehen ist, ne, dass sich solche Sachen in der Zukunft halt wiederholen werden, Wiederholungsgefahr und so. Was sind denn solche Sachen? Was ist denn das Heftigste, was du da angestellt hast, weswegen du dann auch in die Sicherheitsverwahrung gekommen bist? Also das Heftigste war, dass wir einen Mann zu Hause überfallen haben, auch mit scharfen Waffen und so, und sind dann bei dem rein und haben den dann in der Wohnung, wir wussten vom Tipp her, dass er Geld zu Hause hat, und sind dann bei dem in die Wohnung rein, haben den dann gefesselt und geknebelt, bis er uns das Geld gegeben hat und den auch mit scharfen Waffen bedroht und geschlagen, bis er uns dann gesagt hat, wo das Geld ist. Das war so die schwerwiegendste Tat jetzt. Wie viel Geld habt ihr da erbeutet? Bei der Tat jetzt? Ja. Ah, es war gar nicht so viel, 3.500 Euro. Hat dieser Mann, oder wie hat der Mann diese Attacke überlebt? Ja, es kam eigentlich so, er wollte uns natürlich freiwillig sein Geld nicht geben und wir haben ihn dann geschlagen und er hat uns dann das Geld dann doch gegeben, also weiter als dass wir den geschlagen haben und mit den Waffen bedroht haben, ist jetzt nicht gegangen. Habt ihr den schwer verletzt? Ja, wir haben den bis auf jetzt ein paar blaue Flecken eigentlich nicht wirklich verletzt, ne? Und sind dann auch weg und er hat dann halt später Anzeige gemacht und die konnten uns dann halt ermitteln. Und das war so das Schwerwiegendste. Der Rest waren eigentlich bis auf noch eine Privatperson alles Tankstellen gewesen. Hm. Du sagst wir, wer war da noch bei? Ich habe noch einen Mittäter. Hm. Wie lange wirst du in Sicherheitsverwahrung bleiben müssen noch? Das weiß ich nicht. Ich habe meine reguläre Haftstrafe ja schon abgesessen und jetzt wird alle zwei Jahre wird das jetzt geprüft. Mhm. Dann kommt dann ein Gutachter zu mir, unterhält sich mit mir und dann im Nachhinein kommt dann das Gutachten. Also sprich, jetzt ist gerade, ich habe jetzt mein erstes Gutachten gehabt, deswegen ist es gerade für mich so ein bisschen aktuell. Mhm. Und das ist abgelehnt worden und ich bin auch hier in so einem Langzeitgefängnis. Also hier sitzen auch Leute, die sitzen schon seit 1983, die da wirklich schon ein bisschen Erfahrung mit haben. Die sagen mir eigentlich, beim ersten Antrag ist es eigentlich so erfahrungsgemäß, dass es immer abgelehnt wird. Wird es begründet für dich, warum es abgelehnt wurde? Nee, nicht wirklich. Ne? Also jetzt auf jeden Fall war es nicht so gewesen. Ich habe jetzt da auch einen Anwalt eingeschaltet. Und die hat sich jetzt bei der Anstalt hier informiert und meine Akte kommen lassen. Aber da ist jetzt im Weiteren noch nichts passiert. Lebt man in der Sicherheitsverwahrung in einer Einzelzelle? Eigentlich schon, ja, aber man kann hier auch, wenn man jemanden hat, jetzt, mit dem man sich gut versteht, man muss dann dafür unterschreiben, dass man das Land jetzt nicht verklagt, so, ja, dass man zusammen auf so eine, mit zwei Mann auf so einer Zelle ist. Also wir sind jetzt hier mit zwei Mann auf so einer Zelle, aber in der Regel ist es eigentlich eine Einzelzelle. Mhm. Nur auf Wunsch, ne? So, jetzt ist was Heftiges vorgefallen. Vielleicht hast du es ein bisschen harmloser erzählt, als es war. Deshalb, das kann sein. Ja, das glaube ich auch. Schon eine Weile auch her. Sonst hättest du wahrscheinlich nicht diese Strafe bekommen. Wie denkst du über all das, was du in der Vergangenheit gemacht hast? Ja, ich weiß, dass es ziemlich scheiße von mir gewesen ist. Das auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, war ich auch ziemlich auf Drogen unterwegs gewesen, also hauptsächlich Kokain. Und hatte auch Schulden gehabt, so, weil ich auch, sag ich jetzt mal, im kriminellen Milieu, im Rotlichtmilieu unterwegs war. Mhm. Und im Nachhinein tut es mir schon leid und gelohnt hat sich definitiv nicht. Ne? Mhm. Ja. Wie denkst du denn jetzt über deine Zukunft? Was sind deine Wünsche, deine Hoffnungen, deine Sehnsüchte? Ja, meine Hoffnung ist, ne, dass man mich möglichst bald rauslässt, ist klar. Und eigentlich will ich danach hier nur noch ein ganz normales Leben haben, was ich ja vorher hätte haben können, aber einfach so dumm war, dass ich nicht genutzt habe. Ich habe vorher eine Freundin gehabt, die mit mir zusammenziehen wollte, in eine Wohnung, eigentlich ein normales Leben und so, mich von den Drogen weg haben wollte. Hat mich auch öfter mal in eine Giftung gesteckt und so, aber es hat alles nicht so wirklich geklappt. Jetzt im Nachhinein denke ich auch, warum warst du so dumm und hast das alles sausen lassen. Ne? Bist du jetzt von den Drogen ganz weg? Jetzt bin ich ganz weg, ja, schon lange. Also ich bekomme hier auch kein, hier gibt es ja auch Methadon-Programme und hast du nicht gesehen, sowas alles, ne? Mhm. Aber das habe ich selber von vornherein abgelehnt, habe dann einen kalten Entzug quasi gemacht und ja, bin seitdem auch sauber. Ne? Du hast ja nun, ein Beispiel hast du uns gerade geschildert, aber du hast ja viele Menschen geschädigt und hast vielen Menschen Leid angetan. Hast du dich bei einem von diesen Opfern mal entschuldigt? Ich habe mich auf der Gerichtsverhandlung, zwei Leute waren anwesend, da habe ich mich dann entschuldigt und ich zahle das auch alles in Raten jetzt, also die haben mich ja auch zivilrechtlich jetzt auf den Schaden verklagt, so, ne? Das zahle ich auch alles in Raten, soweit es geht, ne? Von hier aus zurück, ich arbeite ja auch hier und so. Ja, im Moment kann ich mehr an Wiedergutmachung jetzt nicht machen. Ne? Ich benutze jetzt mal das Wort Reue und Mitgefühl. Kannst du da etwas mit anfangen? Mittlerweile schon, ja. Ich gebe ganz ehrlich zu, damals zu dem Zeitpunkt, wo ich auf Kokain war, war mir das, sage ich jetzt mal, eigentlich ziemlich egal gewesen, gebe ich schon ehrlich zu. Aber jetzt so, wo ich mein Kopf jetzt nicht mehr benebelt ist, habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht, wie die Leute sich fühlen, wenn die auf der anderen Seite stehen. Das muss man sich vorstellen, welchen Angstzuständen diese Leute gelebt haben, Todesangst hatten, verletzt worden sind und so weiter. Natürlich. Wenn man so lange im Knast war, hat man, oder konkrete Frage an dich, hast du da auch ein bisschen Angst rauszugehen, dich zurechtzufinden draußen? Ja, teilweise schon. Bei mir ist jetzt zum Glück der Fall, dass ich nicht so ganz allein stehe. Ich habe noch Familie, die mich auch besuchen kommen und so hier regelmäßig, ne? Die dann schon für mich da sind, aber so lange Zeit nicht draußen sein und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wie lange es jetzt wirklich noch dauert, bis. Ne, und rein theoretisch kann das noch viele Jahre dauern. Rein theoretisch kann es noch viele Jahre dauern, mindestens jetzt noch zwei. Ne? Aber du hast eine Familie, die zu dir hält und zu der du auch gehen kannst, wenn du dann rauskommst. Das auf jeden Fall, ja. Bist du für dich ganz klar und ganz entschlossen, dass du, wenn du rausgehst, einen geraden Weg gehen möchtest? Ich will es zumindest versuchen. Ich habe den Kontakt zu den ganzen Leuten, auch zum Rotlichtmilieu und so, was ich hatte, alles aufgegeben. Ich habe da zu überhaupt niemanden Kontakt mehr. Die einzigen, die mich noch hier besuchen kommen, sind auch Mutter, Vater, also richtige Familie und so. Ne? Und ich werde auch definitiv danach in eine andere Stadt ziehen. So musst du es auch machen, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß, wenn ich dahin wieder zurückgehe, wieder die gleichen Leute treffe, ne, wird vielleicht eine Zeit gut gehen, aber man muss sich ja nicht unnötig dem Risiko aussetzen. Ne? Was war für dich in diesem langen Gefängnisaufenthalt bisher das Schlimmste? Ja, das Schlimmste war eigentlich die Anfangszeit, so, ne, weil man dann immer noch so sehr den Drang nach draußen hat, wenn man jetzt gerade frisch, sag ich mal, ins Gefängnis gekommen ist, dann denkt man nur, ja, eigentlich heute würde ich das und das machen und dies machen, ne? Aber das hat sich mittlerweile gelegt. Im Moment ist es eigentlich nur halt der Alltag, dass sich immer alles wiederholt, von Tag zu Tag. Das schon jetzt so viele Jahre und ich nicht weiß, wie lange geht das noch, wie lange ist das noch so, dass es sich so lange wiederholt. Und wenn ich dann höre, Leute, die schon jetzt 31 Jahre hier sind, ne, am Stück, und ich meine, gut, die haben auch 25 bekommen, ne? Aber muss ich nicht unbedingt haben. Ne? Kannst du für dich sagen, was das Gute war an der Zeit, was du mitgenommen hast bisher? Ja, das Beste war, ich habe hier meinen Schulabschluss nachgeholt, mache jetzt gerade eine Ausbildung zum Koch. Und dass ich von den Drogen weg bin, ne? Das sind auf jeden Fall die positivsten Sachen, so, die das hier so mit sich gebracht hat, sag ich mal, ne? War deine Bestrafung hart genug bisher? Ja, es ist jetzt nicht gerade angenehm, sag ich mal so. Ne? Also es ist schon ziemlich hart, aber ist auch gerechtfertigt gewesen für das, was ich gemacht habe. Ne? Sag mal jetzt, ich habe meine Strafe, die ich bekommen habe, ja abgesessen. Nur halt, das war auch gerechtfertigt, nur halt die Sicherungsverwahrung jetzt noch hinten dran sorgen, das ist offenes Ende. Ne? Ich stelle mir das oft vor, wie das so für euch im Knast ist, wenn ihr mit einer Person oder sogar mit mehreren in einer Zelle seid. Ihr seid 24 Stunden fast zusammen. Ja, Was redet man 24 Stunden lang? Was macht man? Was redet man? Ja gut, wir gehen beide arbeiten, ne? Sprich, wir sind... Stimmt, also, gut, dann seid ihr schon mal draußen, ja. sind also von morgens ungefähr 7 Uhr bis nachmittags um 16 Uhr sind wir nicht zusammen. Dann haben wir Hofgang, ja, auch wieder zusammen. Dann ist Duschen, Abendbrot und dann gibt es noch Umschluss. Also sprich, man kann zu der anderen Zelle, zu irgendjemandem gehen, den man hier kennt, ein bisschen Kaffee trinken, Karten spielen und so, bis abends um 9 und dann ist man wieder zusammen auf Zelle. Aber so, ja, was macht man hier? Ha? Hauptsächlich, wir spielen beide gerne Schach, so, ne? Oh ja, gut, da habt ihr eine gute Beschäftigung. Das ist das Hauptsächlichste, was wir so machen. Ach, man muss sich ja schon verstehen, sonst ist das doch die Hölle. Ja, wir hätten auch beide eine Einzelzelle haben können, aber wir kennen uns beide gut und verstehen uns ganz gut und das ist dann auch auf eigenen Wunsch, ne? Das macht dann auch. Ja, dann vergeht die Zeit auch besser, wenn man sich gut versteht und zu zweit dann Sachen machen kann. Ja, ich bin auch froh, die erste Zeit war ich lange auf einer Einzelzelle gewesen und war dann auch froh, wo das dann möglich war, wieder auf einer Doppelzelle so mal den ganzen Tag alleine zu sein. Das war auch ziemlich öde. So hat man jetzt jemanden, mit dem man sich mal unterhalten kann, Karten spielen, Schach spielen oder was auch immer. So, ne? Jedenfalls ein bisschen ablenken. Ja, ja. Du bist wirklich 32 Jahre alt, ne, Helge? 32 Jahre. Ja, du, die Stimme erscheint mir ein bisschen älter, aber das ist vielleicht auch dein Leben, was du geführt hast bisher. Ja, das kann schon sein, das kann schon sein. Also, du hast viele schlimme Dinge gemacht, die wollen wir gar nicht schönreden. Nee, da muss man gar nicht jetzt irgendwie gut hinbiegen. Aber ich nehme sehr ernst, was du sagst und für mich klang das überzeugend, dass du einen guten Weg einschlagen willst. Und dann finde ich, dass auch jemand, der sowas hinter sich hat wie du, auch eine Chance verdient. Ja. Du hast schon so viel dein Leben verplempert mit üblen Dingen. Aber du bist das auf jeden Fall. Ja, du bist aber noch in dem Alter, wo du das auch noch alles rausreißen kannst und vielleicht in ein paar Jahren wirklich ein ganz normales Leben führst und denkst, Gott sei Dank, ich habe die Kurve gekriegt. Ja, wo ich mir so hauptsächlich ein bisschen drum Sorgen mache, ist jetzt, selbst wenn man mich rauslässt, so ne, mit den Einträgen und Führungszeugnissen, ne, mit dem Job, ne, selbst mit abgeschlossener Ausbildung und so, wird auf jeden Fall definitiv richtig schwer werden. Ja, schwer wird es werden, aber es gibt ja immer wieder und immer mehr auch Arbeitgeber, die euch auch eine Chance geben, was ich auch sehr gut finde, denn nur so kann man die Leute auch wieder zurück in die Gesellschaft. Natürlich. Nur durch permanente Ausgrenzung ist das nicht möglich und dann gibt es einen Rückfall. Lieber Helge, danke für deine Offenheit. Ich wünsche dir alles Gute, dass du schaffst und dass du ein gutes Leben dann beginnen wirst. Alles Gute. Ja, für dich auch alles Gute. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao. Mach weiter so, ne? Ja, tschüss. Ciao. So, 1:28, ihr Lieben. Thema morgen. Morgen heißt unser Thema übersinnliche Phänomene. Und ich möchte, komme ich schon ins Stottern oder ins Schlucken, wenn es um dieses Thema geht. Ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die übersinnliche Phänomene schon wahrgenommen haben, die Geister gesehen haben, die Geister gespürt haben, die den Tod gespürt haben, die irgendetwas Unerklärliches erlebt haben, was man vielleicht gar nicht mit Geistern erklären kann oder mutmaßen kann, sondern es ist einfach offen und fraglich, was es ist. Habt ihr schon mal so etwas erlebt? Dann möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die eine übernatürliche, übersinnliche Begabung haben und dieses auch beweisen können. Also, übersinnliche Phänomene, das kann sehr ernst morgen werden, sehr gruselig, vielleicht auch ein bisschen was zum Schmunzeln, wir wissen das nicht, wir sind alle sehr gespannt. Wenn ihr in dieser Richtung schon einmal etwas erlebt habt und viele haben das ja erlebt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, gerne aber auch während der Sendung, aber ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Übersinnliche Phänomene, unser Thema morgen. Morgen auch die letzte Sendung im Fernsehen für diese Woche. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag sind wir ausschließlich im Radio bei 1 Live, weil im Fernsehen wird geschunkelt. Da ist der Karneval hier in Köln. Hier ist Erwin 24. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Erwin. Jo. Ist das dein richtiger Name? Das ist mein richtiger Name, genau. Das ist lustig. Das ist sehr altmodisch, aber ja. Ja, aber durchaus okay. Ich mag diese alten Namen. Und ich kann ja nichts dafür. Natürlich nicht. Genau. Erwin, um was geht's? Ja, um Spielsucht geht's. Das ist das Thema, was ich anschlagen muss. Ja. Du bist spielsüchtig. Ich bin spielsüchtig, genau. Wie lange schon? Seit knapp 6 Jahren. Oh, das ist lang. Das ist lang. Ja gut, es ging damals relativ mit kleineren Einsätzen los, ne? Das konnte man damals auch noch nicht Spielsucht nennen, aber ich habe damals das Spielen angefangen. Also es fing an mit den Automaten. Nee, es geht nicht um Automaten, es geht eigentlich hauptsächlich um Fußballwetten. Ach und so. Basketballwetten, Tenniswetten, Boxwetten. So. Bis heute. Den ganzen Bereich, bis heute. Mhm. Genau. Fußballwetten, das heißt, ich habe da nicht so richtig Ahnung von, ihr wettet ja doch weltweit dann, ne? Ja, es kommt immer darauf an, was für Wettbewerbe gerade anstehen. Mal ist es die Bundesliga, mal auch ausländische Liga, Champions League. Also das ist eigentlich der komplette große Bereich. Wie kannst du denn Spiele wetten oder dich mit Wetten an Spielen beteiligen, wo du die Spieler und vielleicht die Mannschaften gar nicht kennst? Naja gut, persönlich kennen die Spieler tut man natürlich nicht. Oder einschätzen, so meine ich das. Ja, kann man schon. Also man hat ja ein großes Insiderwissen, also zumindest ich jetzt in dem Fall. Mhm. Und dementsprechend kann man die Spiele durchaus gut einschätzen. Nur Einschätzungen im Wettgeschäft sind das eine, aber wie der Ausgang dann des Spiels ist, halt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und wenn man halt mit keiner Einsatzvariation spielt, wie man es normal, wie es Profis machen. Was heißt das, Einsatzvariation? Ja, Bankrollmanagement zum Beispiel, das ist halt, man muss immer den Einsatz der Quote anpassen. Oh, jetzt wird es kompliziert. Ja, das verstehen wir jetzt nicht. Ich will das auch gar nicht so weit ausführen, weil das würde wahrscheinlich kaum einer verstehen. Ja. Man muss auf jeden Fall immer die Einsätze variieren. Man kann nicht immer die gleiche und den gleichen Einsatz in unterschiedlichen Quoten spielen. Und Auf jeden Fall fing es mit dieser Art von Glücksspielen an und ist heute immer noch hochakut. Das ist hochakut. Wie gesagt, es fing halt früher nur mit Fußball an und es waren auch noch Einsätze, die man spielen konnte. 10 Euro, 20 Euro. Ich meine, andere spielen Lotto. Ich habe dann halt am Wochenende meinen Tippschein abgegeben. Ein großer Unterschied ist da jetzt vielleicht nicht. Nur es wurde dann halt irgendwann zu einer Sucht. Wie geht das? Ich kenne das aus Köln. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. So Wettbüros. Geht man dann da rein in diese Wettbüros? Ja, das ist von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich. Viele machen es über Wettbüros. Ich zum Beispiel nicht. Ich mache es ausschließlich im Internet. Man kann sich da bei Wettbörsen anmelden, bei Wettanbietern, bei Buchmachern. Ja. Und dann kann man die Sachen auch von zu Hause aus steuern. So, wie viel Schulden hast du? Das ist ungefähr, das sind so um die 70.000 Euro. Oh, das ist viel Geld. Was machst du vom Beruf? Ist einiges zusammengekommen. Das ist das Problem. Mein Beruf war oder ist beziehungsweise das Spielen. Und ich habe es professionell ja über den, ja, ungefähr von 2000, ja, sagen wir mal, 9 an ungefähr habe ich es professionell gemacht. Mhm. Und das heißt, es gab Zeiten, wo du davon dann auch hast leben können. Ja klar, es sind natürlich auch immer gute Zeiten dabei. Es ist jetzt nicht immer so, dass man das wie ein Fass ohne Boden hat. Da sind auch natürlich Monate dabei, wo man wirklich sehr gut davon leben kann. So, aber wenn du jetzt keinen Job hast und 70.000 Euro Schulden hast, wie kriegst du das Geld zusammen, um überhaupt noch zu spielen und quasi und erstmal dein Essen und deine Miete zu bezahlen. Ja, man hat natürlich viele Kredite am Laufen. Man hat von Freunden Geld geliehen. Wer gibt dir denn noch Kredite? Ja, jetzt keiner mehr. Das wollte ich sagen. Die Banken sind nun wirklich ist nicht vorbei. Zimperlich. Genau, es war am Anfang ja so. Ich hatte auch zum damaligen Zeitpunkt auch noch eine Eigentumswohnung etc. alles Mögliche gehabt. Dementsprechend konnte man darauf Hypotheken nehmen. Die ist weg. Klar. Die ist weg und dementsprechend hatte ich auch noch Kredite bekommen. Wie kam das denn, dass du in deinen jungen Jahren schon eine Eigentumswohnung hast? Ja, die hatte ich mir schon zusammen verdient. Also ich habe in den relativ jungen Jahren schon relativ gutes Geld verdient und habe das dann auch direkt in eine Eigentumswohnung investiert, aber verdient, in eine kleine ist jetzt nicht so toll. Verdient heißt erspielt. Ja, richtig. Ah, ja. Genau. Hast du denn auch mal was gelernt, einen Beruf? Keine Ausbildung gemacht, nein. Keine Ausbildung. Ich habe zwar Abitur, aber ich habe keine Berufsausbildung, ne? Mhm. Genau. Jetzt wohnst du nicht mehr in deiner Eigentumswohnung? Nee, richtig. Wer zahlt deine Miete? Ich selbst, also ich lebe von Hartz IV. Ja. Es wird mir soweit bezahlt, klar. Nur die Schulden stehen natürlich auf einem anderen Blatt Papier und das ist natürlich sowas, was mich jetzt jagt. Ne, welchen Wert hatte diese Eigentumswohnung, die jetzt weg ist? 50.000 Euro. Ja. War eine relativ kleine Wohnung, ich hatte es nur als Kapitalanlage gekauft damals. Ja klar, war ein guter Start auf jeden Fall. Ne? Und es fing auch alles so gut an, deswegen habe ich drauf aufgebaut. Aber bist du in einer Beziehung? Nein, ledig. Und war ich auch bisher noch nie. Warst du noch nie? Nein. Und jetzt kann ich mir das auch, ich kann es mir eigentlich auch momentan gar nicht vorstellen, weil der Druck, der mentale Druck, der auf mich oder auf mir lastet in dieser Beziehung, weil ich weiß ja genau, ich verspüre jederzeit immer diesen Druck, irgendwas auch zu machen im Wettbereich und ich das will heißt, sie eigentlich. Das heißt, du sitzt ständig vor dem PC und guckst und suchst und überlegst. Ja, genau, man verfolgt alles und man hat gar keinen Einsatz mehr, man ist ratlos, man versucht immer irgendwie an Geld zu kommen. Es ist so ein Rad, was man im Kopf hat und was man ja nicht mehr bedienen kann, dieses Rad, also, weil mir nichts mehr da ist. Die Situation ist schon sehr verfahren. Und ja. Die Situation ist eigentlich schon katastrophal. Katastrophal, genau. Keine Ausbildung, 70.000 Euro Schulden. Genau. Völlig sozial isoliert lebst du? Ja, ich habe schon einen großen Freundeskreis, das schon. Aber wie gesagt, nichts über ja eine Beziehung jetzt. Ne? Das auf gar keinen Fall. Das ist, du hast in der Tat noch nie eine Freundin gehabt? Ja, Freundin schon, aber jetzt keine, womit ich halt irgendwie fest zusammen war. Ne? Ja. Also wie ein ganz normaler Freund, wo man sich vielleicht mal jeden Monat mal getroffen hat. Aber hast du schon mal Sex mit einer Frau gehabt? Ja, das schon. Das schon. Mhm. Was hast du gegen diese Sucht, in der du ja nun volle Kanne drin hängst, schon getan? Ich habe meine Konten gesperrt, ich habe alles mögliche, ich habe sämtliche Wettkonten zugemacht, damit ich nicht mehr dran kann. Das habe ich gemacht. Also soweit ist das eigentlich, also ich kann jetzt auch nichts mehr machen übers Internet. Ne? Das geht nicht mehr, das habe ich schon in Angriff genommen. Nur das Problem ist halt, dass es ein riesen Schuldenberg entstanden ist, dass die Sucht trotzdem da ist. Mhm. Sicher, ich kann sie nicht mehr ausführen, aber es ist natürlich für mich persönlich trotzdem kein tolles Gefühl. Ne? Was hast du gegen die Sucht getan? Gegen die Sucht eigentlich spezifisch noch gar nichts, weil ich mir bisher überhaupt nicht eingestanden habe, dass es eine Sucht ist. Immerhin hast du es jetzt getan, jetzt, in diesem Gespräch. Ja, ist definitiv so. Ich merke es ja jetzt, wenn ich es nicht mache, dann fühle ich mich schlecht, beziehungsweise habe ich so ein Rad und immer diesen Drang danach, es zu tun. Und dementsprechend muss ich mir das eingestehen, dass es eine Sucht ist, klar, und deswegen rufe ich jetzt auch an. Also gibt es, und es gibt nur einen Weg. Es gibt nur den Weg über eine Therapie, eine Suchtberatung. Also ja. Das heißt, die Schritte sind Suchtberatung, Therapie, Schuldnerberatung. Das sind die drei großen Ziele, die du ansteuern musst. Ja, das denke ich auch. Danach wird sich dein Leben radikal verändern und umkrempeln. Ja, müssen. Müssen? Dann wirst du eine Weile damit beschäftigt sein, die Sucht loszukriegen. Dann wirst du damit beschäftigt sein, dich um deinen Schuldenberg zu kümmern, ob du nur Insolvenz, Privatinsolvenz einreichst oder was auch immer. Das muss man dich beraten. Und dann, als nächsten Schritt, musst du dir Gedanken machen über deine Zukunft. Du hast immerhin Abitur. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, die Grundlagen sind auf jeden Fall da, klar. Das heißt, willst du eine Ausbildung machen? Willst du studieren? Mhm. Wohin gehen deine Interessen? Genau. Ja, nicht genau, sondern aber eine Frage von Ihnen. Okay. Ja, das ist, also ich sag mal so, grundlegend ist es wirklich ein Problem bei mir. Ich habe eigentlich nie wirklich so ein richtiges Ziel vor Augen gehabt. Ich habe meine Schule abgeschlossen und danach, ich war mir auch von Kindheit nie bewusst, was willst du wirklich mal später werden? Und ich denke, das ist halt auch so eine Sache, die mich gehindert hat an bestimmten Dingen. Und deswegen ist das auch alles in eine falsche Bahn gelaufen. Hätte ich ein Ziel gehabt, wo ich drauf hinarbeite, wäre es bestimmt auch anders gelaufen. Nur wenn du kein Ziel hast und keinen Berufswunsch wirklich hast, ist es halt schwierig, auch auf irgendwas hinzuarbeiten. Ja, das kann sich natürlich innerhalb einer Therapie dann ergeben, wohin deine Interessen gehen. Genau. Das ganze Dilemma und die Misere müssen doch eigentlich deine Eltern auch mitbekommen haben damals. Ja, haben sie schon teilweise mitbekommen. Klar, ich war natürlich nicht immer offen und ehrlich, weil ich auch niemanden belasten wollte damit. Ja. Wer weiß denn heute um deine Situation? Ja, jetzt schon die ganze Familie. Ah. Also das heißt die ganze Familie, halt die engsten, also Eltern, Großeltern etc. Ja, was sagen die? Ja, sind natürlich auch tief bestürzt und haben mir natürlich auch geraten, dringend gewisse Dinge zu unternehmen, wie sie auch vorgeschlagen haben gerade, ganz klar. Mhm. Nur ich habe mir halt trotzdem, zu dem Zeitpunkt, wo ich das öffentlich gemacht habe und gesagt habe, hier, ich habe da ein Problem, trotzdem nie selbst eingestanden, also wirklich, dass ich wirklich süchtig danach bin. Jetzt habe ich gesagt, ich kriege das auch selbst in den Griff. Kriegst du nicht. Kriegt man nicht. Nein, nee. Schaffst du das. Habe ich jetzt auch gemerkt, ja. Genau. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich rufe heute Abend mal an. Es gibt mittlerweile so hervorragende Psychologen und Kliniken auch, die sich darauf spezialisiert haben, sodass du eine gute Chance hast, da rauszukommen. Da kann ich dir Hoffnung machen, aber du musst es natürlich auch wirklich mit ganzer Entschiedenheit wollen. Ja klar, sonst hätte ich jetzt auch gar nicht angerufen. Und dich eben auch drum kümmern. Okay. So, ich habe eine Psychologin im Hintergrund, die wird dich jetzt wieder anrufen und die wird dir die ganzen Infos an die Hand geben, wohin du dich wenden kannst, wann, wie das alles funktioniert. Wunderbar. Und dann musst du handeln, Erwin. Ja, das ist mir bewusst, genau. Ja. Das werde ich auch tun, weil sonst ist irgendwann der Zug abgefahren. Das glaube ich auch. Ja. Gut, mein Lieber. Gut, dann vielen Dank für den Rat. Und sehr gerne, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Viel Spaß mit der Sendung. Genau. Dankeschön. Alles tschüss. Klar, ciao. Andreas. Andreas ist 48. Guten Morgen, Andreas. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Andreas, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, also ich hätte ja fast gesagt, zu dem Thema morgen könnte ich auch was sagen, aber heute rufe ich zu einem anderen Thema an, was mir mehr am Herzen liegt. Ja. Und zwar geht's darum, ich war 18 Jahre alleinerziehender Vater, habe meine Tochter alleine großgezogen, hatte dann vor 10 Jahren einen sehr schweren Verkehrsunfall. Mich hat eine Geisterfahrerin vom Motorrad geschubst. Lass mich kurz fragen, bevor du weitererzählst. Du warst alleinerziehend. Warum? Ja, also meine Tochter war 6 Monate alt ungefähr. Da ist meine Frau abgehauen mit einem Jüngeren. Mhm. Ich weiß nicht wohin. Ich habe sie bis heute nicht wieder gesehen. Die hat sich nie um das Kind gekümmert? Nein. Sie wird auch bis heute noch per Haftbefehl gesucht. Oh. Sie ist nicht auffindbar. Per Haftbefehl? Warum? Ja, wegen Entziehung vom Unterhalt und. Ach so, deshalb. Verstehe. Ja, ja, genau. Mhm. Weil wir sind in Abwesenheit geschieden worden, als in Abwesenheit, weil sie ist halt, konnte nie aufgefunden werden. So, dann warst du alleinerziehender Vater und hattest, was hast du heute gesagt, vor 10 Jahren diesen Unfall? Genau. Ja, da war dein Kind vor 10 Jahren wie alt? Jetzt ist sie 21, war sie 11. Okay, da war sie noch sehr bedürftig und du musstest dich um sie kümmern. Beschreib kurz den Unfall, was da passiert ist. Ja, also ich war auf dem Weg zur Arbeit und dann ist eine Frau, die mit dem Handy an SMS schreiben war, mit circa geschätzt 140 Stundenkilometer auf meine Seite und hat mich frontal vom Motorrad geschubst. Ich war dann sofort nahtot, wie die Ärzte das nennen. Mhm. Hab auch genau mitgekriegt, also bilde ich mir ein, dass ich über meinen eigenen Körper geschwebt habe und mitgekriegt habe, wie die an mich gearbeitet haben. Mhm. Bin dann im Koma gefallen, lag dann circa 1 Jahr im Koma. Du lagst 1 Jahr im Koma? 1 Jahr im Koma, ja. Und wo war das Kind während dieses Jahres? Das ist im Heim gebracht worden. Ach du Gott, wie schrecklich. Ja, weil es hat sich kein Verwandter einverstanden erklärt, sie aufzunehmen. Du hast ein Jahr im Koma und dann kamen sie ins Heim. Dann kamen sie ins Heim, ja. Und als du dann aufgewacht bist aus dem Koma, wie ging es dir denn da? Ja, wie ging es mir da? Kann man schwer beschreiben. Ich wusste ja überhaupt gar nicht, was los ist. Mhm. Ich wurde dann ja gefragt, erstmal mir wurden Fragen gestellt, wie ich heiße, wann ich geboren bin. Man musste erstmal gucken, ob ich überhaupt noch, sagen wir mal, normal bin. Mhm. Mhm. So. Das war ich aber glücklicherweise. Ich war auch fast wieder von 0 auf 100 da. Mhm. Und da hat man mir dann erstmal langsam erzählt, was überhaupt passiert ist. Welche Verletzungen hattest du eigentlich? Welche schweren Verletzungen? Also, ich hatte einen 4-fachen Oberschenkel-Halsbruch. Mein Arm war mehrfach gebrochen. Meine Lunge war zerfetzt. Meine Milz war kaputt. Also, ich hatte circa 40 Knochenbrüche. Aber diese Knochenbrüche, so makaber sich das anhört, waren dann ja wieder verheilt, nachdem du aufgewacht warst. Die waren also alle wieder verheilt, bis ich aufgewacht war, bis auf meinen Arm. Mein Arm bleibt zeitlebens gelähmt, weil da alle Nerven, alle Sehnen und alles durchgerissen sind. Ja. Und da hat man mir auch gesagt, da hatte man keine Zeit, sich drum zu kümmern, sondern man musste lebenserhaltende Maßnahmen ergreifen. Also das war denen eigentlich egal in der Situation, den Ärzten. Nur um das Ganze jetzt zu verstehen, der Grund deines Anrufes ist, dass du mir diese Geschichte erzählen möchtest. Dass meine Tochter mich seitdem eigentlich nicht mehr beachtet, sondern verachtet. Ach. Ja. Moment mal, du lagst 1 Jahr im Krankenhaus. Danach war das Kind 12 Jahre alt. Mhm. Dann bist du nach ein paar Wochen, hoffe ich, dann nach Hause gekommen. Oder? Ja, in Reha erstmal. Und dann nach Hause, dann war ich noch 1,5 Jahre ungefähr im Rollstuhl. Mhm. Als du dann zu Hause warst und im Rollstuhl. Als ich zu Hause war, da war das Kind aber schon wieder bei dir. Nein, ich musste ja erstmal klarkommen. Mhm. Ich musste ja erstmal wieder mein Leben auf die Reihe kriegen und sehen, dass ich wieder fit werde. Aber das Kind ist sicher dann zu Besuch gekommen zu dir. Ja, natürlich, na klar. Regelmäßig. Aber das ist doch das Natürlichste der Welt, dass ein Kind sich dann freut, wenn der Papa wieder da ist. Ja, sollte eigentlich so sein. Ja? Wie war es denn dann bei euch? Ja, wie war es dann? Also erst war auch die Freude ganz groß, weil dann wollte sie auch aus dem Heim raus, hat gesagt, Papa, hol mich bitte wieder aus dem Heim. Mhm. Was ich natürlich auch gemacht habe, ist ja klar. Mhm. Und dann fing es an, dass halt nicht mehr so viel Geld da war, weil Papa war ja dann Rentner. Mhm. Und dann ging es wieder los mit ihrer Mutter, dass die mir dann Schuld gab, dass sie ihre Mutter nie kennengelernt hat, ich hätte das zu verschulden und ich sollte sie doch gefällig suchen. Mhm. Obwohl ich das also jahrelang gemacht habe, selbst über eine Talkshow habe ich es versucht und alles. Mhm. Und einmal, das war 2008 oder 2009, da hatte sogar eine Talkshow die Mutter gefunden, angeblich. Mhm. Aber die Mutter war nicht bereit, ihre Tochter kennenzulernen oder sonstiges. Aber das letztendlich, das muss doch die Tochter überzeugt haben, dass du nun wirklich keine Schuld daran trägst. Nein, hat es bis heute nicht. Die Tochter ist heute 21 Jahre alt. Die wird jetzt im April 21. Und das Verhältnis ist zerrüttet zwischen euch beiden? Es ist zerrüttet, ja. Was denkt sie über dich? Was sagt sie über dich? Oh, wenn ich dir das sage. Entweder sagt sie, ich bin ein alter Krüppel, ich soll verrecken, sie pisst auf mein Grab. Wie bitte? Sowas sagt dein Kind zu dir? Ja. Ja. Also, was ist denn mit dem Mädchen los? Was ist denn mit der los? Ich weiß es nicht. Das gibt ja gar keinen Sinn. Du kümmerst dich um das Kind, die Mutter ist weg. Das heißt, da gibt es eine enge Bindung zwischen Vater und Tochter. Dann passiert ein großes Unglück, das ist ein Schock für ein Kind. Ja. Dann ist der Papa wieder da, Gott sei Dank nach einem Jahr. Dann müsste eigentlich das Glück auf Erden für das Mädchen begonnen haben, nachdem du wieder da bist. Und jetzt, selbst als erwachsene Frau, sagt sie solche schlimmen Sachen? Ja, sagt sie nicht auch auf WhatsApp-Nachrichten mit solchen Sprüchen. Und wie empfindest du das denn? Wie ist das denn für dich? Das macht mich kaputt. Das macht mich völlig fertig. Ja, das weil ich es auch nicht begreife. Ja, das kann man ja auch nicht begreifen. Ja, weil ich jetzt einfach nicht begreife, weil ich habe für mein Kind damals alles aufgegeben, weil ich gesagt habe, wenn die Mutter schon geht, dann muss ich sie wenigstens großziehen, so gut wie es geht. Nun kann man natürlich sagen, das Kind hat dann durch deinen schweren Unfall und durch ein Jahr Koma auch einen Schock erlitten, aber das erklärt nicht ein solch drastisches Verhalten. Nein. Nein. Ich hab sie ja auch in der Psychiatrie einweisen lassen mit 11. Und weil ich also wirklich dachte, dass sie unter dem Unfall nur leidet, dass das die Schuld ist. Und die ist dann auch stationär aufgenommen worden und es ist dann auch, sind dann auch sehr viele Gespräche geführt worden, natürlich auch mit mir und. Also das konnten die Psychologen und Psychiater nachher auch definitiv ausschließen. Daran liegt es nicht. Hatten die denn irgendeine Idee, warum sie so tickt, wie sie tickt? Nein, überhaupt nicht. Man hat sogar gesagt, wie sie das letzte Mal in der Psychiatrie war, da war sie 13, da hat man mir sogar gesagt, ihre Tochter ist austherapiert, wir wissen uns keinen Rat mehr. Wie sieht denn der Kontakt heute aus? Wie oft seht ihr euch oder wie oft kommuniziert ihr miteinander? Also gesehen habe ich sie das letzte Mal, ich würde mal sagen vor einem Jahr ungefähr. Mhm. Telefonieren und schreiben tun wir ab und an mal, aber da kommen dann größtenteils nur Beleidigungen, Vorwürfe. Ungeheuerlich. Ja. Ne? Ich würde an deiner Stelle gar nicht mehr mit der telefonieren und auch nicht mehr schreiben. Was soll das? Das kann ich nicht. Ja, aber was bringt es dir? Es bringt dir nur Schmerzen. Ja, natürlich, das tut tierisch weh und das macht mich auch kaputt. Und wenn ich nicht meine anderen vier Kinder hätte... Achso, es gibt noch vier Kinder. Ja, aus zweiter Ehe, ne? Achso. Also ich habe eine Frau, eine ganz liebe Frau kennengelernt, wenn ich die nicht hätte, würde ich auch heute gar nicht mehr leben, glaube ich. Mit der Frau lebst du auch zusammen jetzt? Ja, natürlich. Und die hat drei Kinder mitgebracht in der Ehe. Eins haben wir gemeinsam. Die ist sechs. Und wenn ich die Frau hätte, ich glaube, würde ich heute auch gar nicht mehr leben, würde ich das Ganze gar nicht verkraften. Die gibt mir so viel Halt und so viel Stärke. Also Andreas, bei allem Verständnis, dass du natürlich die Sehnsucht hast, zu deiner Tochter ein gutes Verhältnis zu haben, aber ich finde, du musst da hart sein und den Kontakt wirklich komplett abbrechen. Aus Selbstschutz. Du bewirkst damit nichts. Ja, das sagt meine Frau auch immer. Ja. Aber. Und du musst darauf warten, dass sie vielleicht irgendwann klug wird und von sich aus zu dir kommt. Weil ich tappe komplett im Nebel, nach dem, was du erzählt hast. Offensichtlich ja die Psychologen und die Psychiater auch, die sich sehr intensiv mit dem Kind beschäftigt haben. Niemand weiß, was da los ist. Nee, wir haben ja auch erst vermutet, weil sie ist mit 3,5 Jahren vergewaltigt worden. Von wem? Und da... Wir hatten früher, ich hatte ja den Eindruck, ich muss alles nachholen, weil die Mutter nicht mehr da ist. Dann habe ich uns einen Campingplatz gemietet, einen festen Platz, wo wir immer Urlaub gemacht haben und alles. Und dort ist sie von einem Campingnachbar dann vergewaltigt worden. Weiß sie das? Jein. Also sie kann sich vage dran erinnern, sagt sie. wie gesagt, sie träumt manchmal nachts davon und irgendwie vage was, aber richtig wirklich nicht. Okay, da sind wir ja schon auf einer Spur, warum sie so ist, wie sie ist. Das erklärt es noch nicht, aber wer weiß, was das mit dem kleinen Kind angerichtet hat und man sie gar nicht heute als normale Frau beurteilen kann, sondern als kranken Menschen. Kriegt sie denn ihr Leben auf die Reihe? Nein, sie ist sogar kriminell geworden, sie ist mittlerweile sogar vorbestraft. Sie hat also Waren, Kreditbetrüge gemacht, Einbrüche gemacht, Scheckkarten, Diebstahl gemacht. Und das sind auch alles Sachen, die mich total aus der Bahn reißen. Ich wundere mich, dass sie sich dann noch nicht an dich rangemacht hat, dass sie dir irgendwie Geld aus der Tasche ziehen möchte. Nee, da kommt sie nur immer an und letztens kriegte ich eine WhatsApp, ja, wann verreckst du endlich, dass ich erben kann und Selbst wenn es, und wahrscheinlich ist das der Fall, dass man das erklären kann, dass es aufgrund einer schweren seelischen Verletzung, dass sie so ist, wie sie ist, dennoch rate ich dir, auf Abstand zu gehen. Du hilfst ihr nicht und du hilfst dir nicht damit. Ja, das stimmt. Und du kannst sie nicht erreichen, du kannst nichts mehr für sie tun, du hast wahrscheinlich alles gemacht, was du machen kannst. Selbst meine jetzige Frau hat alles versucht. So, dann muss man, so bitter das auch ist, dann muss man loslassen und dann musst du sie dem Schicksal überlassen, was auch immer passiert. Ja, das ist schwer. Ja, das ist schwer, das glaube ich, Andreas. Ja. Ich würde trotzdem, ich überlege gerade, wir rufen dich doch nochmal an. Vielleicht hat meine Psychologin noch eine andere Idee. Kann ja nicht schaden. Das wäre ganz, ganz toll. Das machen wir sehr gerne, Andreas. Alles Gute von Herzen dir und wir melden uns gleich. Und vielen, vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Sehr, sehr gerne, Andreas. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. So, zwischendurch nochmal unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema übersinnliche Phänomene, übersinnliche Erlebnisse. Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die dergleichen schon einmal erlebt haben, die einen Geist gesehen haben, einen Geist wahrgenommen haben, die den Tod geahnt haben, die vielleicht nach dem Tod eines sehr geliebten Menschen ungewöhnliche Dinge gesehen oder erlebt haben. Das hört man ja öfter. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die auch ungewöhnliche Dinge irgendwie gesehen und erlebt haben, aber sich darauf überhaupt keinen Reim machen können, was da nun hintersteckt. Und gerne auch mit Leuten, die eine übersinnliche Begabung haben und dieses auch beweisen können und das nicht einfach nur so erzählen. Übersinnliche Phänomene, unser Thema morgen. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet und natürlich auch gerne während der Sendung. Sabrina, 35 Jahre. Guten Morgen. Hallo Domian. Sabrina, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Okay, und es geht um Folgendes. Ich habe einen extrem eifersüchtigen Partner, also einen Freund. Ja. Den ich einfach nicht weiter weiß, wie ich damit umgehen soll. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind schon 14 Jahre jetzt zusammen. Oh. Also schon ein bisschen länger kennen wir uns, aber sind fest 14 Jahre zusammen. Habt ihr Kinder? Ich habe eine Tochter mit ihm zusammen, die ist 13 und wird jetzt 14. Und ich wollte dich da einfach so befragen, wie ich das irgendwie verändern könnte. Also das heißt, es fing so an, da war die ein halbes Jahr alt und da war der einfach plötzlich so extrem übertrieben eifersüchtig. Das heißt, ich kam nach Hause und er hat dann einfach immer Sachen falsch gesehen. Also wenn ich 10 Minuten zu spät kam vom Einkaufen, hat er sich schon eingebildet, ich hätte vielleicht mit irgendeinem anderen Mann irgendwas besprochen und müsste irgendwie Ängste deswegen haben, dass er mich verlieren könnte. Hast du ihm irgendwann mal einen wirklichen Anlass gegeben, eifersüchtig zu sein? Das ist es eben, das kann ich nicht einschätzen. So, ich denke mal, ich habe mal geflirtet wahrscheinlich, wie das jede junge Frau macht. Und er hat dann wahrscheinlich sich gedacht, okay, ich könnte mich für jemand anderen interessieren, aber ich habe ihm immer sofort gesagt, Schatz, du bist die Nummer 1 und du brauchst dir keine Gedanken machen. Also de facto, du hast in diesen 14 Jahren mit keinem anderen Mann geschlafen? Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe aber, wo ich mal sehr traurig war, da habe ich mal mit einem Freund von ihm, das ist sein bester Freund gewesen, ein bisschen angebandelt. Das heißt, ich bin mal zu ihm gefahren, habe ihm die Situation geschildert, wie ich mich unterdrückt fühle und da haben wir leider uns mal geküsst und das habe ich ihm auch wirklich gesagt, weil ich sagte, ich war einfach so verzweifelt in dem Moment. Wie hat er reagiert darauf? Also er ist ausgeflippt innerlich, aber ich habe ihn sofort wieder besänftigen können und dass er verstanden hat, er ist wirklich für mich das Wichtigste. Aber es, er hat irgendwie halt, wie soll ich das sagen, er wurde halt dann, ja, handgreiflich mal, wo ich dachte, ich war total erschreckt, weil ich dachte, ich habe ja eigentlich gar nichts dazu beigetragen. Er wurde handgreiflich? Also ja, nicht in dieser Sache mit dem Freund, sondern in einer anderen Vermutung? Eine andere Vermutung und zwar... Was hat er gemacht? Soll ich dir mal schildern, was da passiert ist? Ja. Also, es war so, wir haben im Bett gelegen nachts und er hat irgendwann angefangen so zu zittern, davon bin ich wach geworden und hat dann die Fäuste zusammengeballt und hat gesagt, lieber Gott, bitte lass es nicht wieder aus mir ausbrechen. Also irgendwie, als hätte er schon mal Gewalt ausgeübt, so habe ich das dort rausgeschlossen. Mhm. Und dann hat er sich es hat sich einfach so auf mich gerollt mit seinem ganzen Körpergewicht, was für mich viel zu schwer war, weil ich total Angst bekommen habe, und hat mir dann den Mund zugehalten, weil ich so gequietscht hatte, und hat im Affekt nicht gemerkt, dass er mir die ganze Luft wegnimmt. Er hat auch die Nase dann zugehalten. Ach du Gott. Und ich hatte einfach instinktiv gespürt, irgendwas stimmt ja nicht. Wir haben ja beide tief geschlafen. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt mach nichts falsch, wenn du dich jetzt schnell bewegst oder so, im Affekt könnte er dich ja ersticken und ich habe keine Kraft gehabt. Und dann hat er aber irgendwie dann aufgehört, also ist von mir runter, hat er sich geheult. Ich habe dann die Bettdecke über mein Gesicht gezogen und habe innerlich total geheult, dachte, Hilfe, weil wer weiß, was er jetzt noch machen könnte. Aber er hat sich dann sofort entschuldigt. So fing das halt das erste Mal an, so ein komischer Ausbruch. Hast du das Gefühl, dass diese Eifersuchtshysterie, so kann man es ja dann nennen, ist das im Laufe der Jahre schlimmer geworden? Also ich würde sagen, dadurch, dass ich ihn ja extrem liebe, also ich möchte ihn niemals verlieren, da habe ich immer versucht, mit der weiblichen Intuition ihn irgendwie zu besänftigen. Das heißt also, an ihn zu appellieren und irgendwie flirtend auf ihn einzuwirken, dass er mir nicht mehr Gewalt zufügt. Aber ich glaube, wenn ich nicht so mich dann immer unterordnen würde, weil ich ihn so liebe, dann wäre mir ganz viel passiert. Also dann... Also dir wäre körperlich ganz viel passiert, ja. Und diese Eifersuchtsszenen hätten auch zugenommen? Hätten zugenommen, ja. Und ich denke mal so, nur weil er mich ja liebt, und er hat auch gesagt, Schatz, ich versuche schon so wenig wie möglich, also er hat ja ganz viel Kraft. Kannst du denn mit dem sachlich darüber reden in guten Stunden? Ja, eben schon. Und zwar ist es so, Domian, dass er sogar immer im Arm dann weint und sagt, wieso mache ich eigentlich sowas? Sabrina, da musst du ihn dazu... Ich höre daraus, dass du diesen Mann nicht verlassen möchtest. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich würde wohl den sterben. Das ist das Problem. So, und deswegen mute ich mir zu viel zu. Dann musst du den dazu bewegen, und das ist wäre der Beweis, ob er es ernst meint, dass er zu einem Therapeuten oder einem Psychiater geht. Irgendwas stimmt ja mit ihm nicht. Wenn der solche komischen Sachen macht, da wie in der Nacht, hätte ich Angst, an dessen Seite zu leben. Ja, und das habe ich auch. Ja. So, jetzt musst du ihm das vorschlagen, dass er zu einem guten Therapeuten in eine Klinik oder eine ambulante Therapie, was auch immer geht. Ja. Damit er an sich und mit sich arbeitet. Das muss er für dich machen als Signal, ich bin guten Willens, ich tue auch was. Wenn er es nicht, wenn er sich dagegen sträubt und weigert, finde ich, dass du auf Distanz gehen solltest zu dem Mann. Weil du gehst ja daran auch kaputt. Das belastet dich ja seelisch auch ungeheuer. Ja. Domian, ich weiß nicht, was ich hier so sagen kann, aber ich habe rausgefunden, dass er zu irgendeinem Psychologen geht. Er hat sich da verquatscht. Aber es muss auch schon ein längerer Zeitraum sein. Aber trotzdem hat er sein Verhalten ja eigentlich nicht geändert. Gibt es Männer, die wirklich, also ich denke mal, das hat vielleicht mit der Kindheit zu tun, was in seiner Familie, also er hat 4 Geschwister und der Vater war auch sehr dominant, dass er irgendwie da ein Verhaltensmuster ein bisschen übernommen hat. Also ja, das kann alles sein, aber das entschuldigt das nicht. Wir alle haben mehr oder weniger in der Kindheit Sachen erlebt, die nicht so schön waren. Und die meisten Menschen sind dann doch ordentliche Menschen. Dafür gibt es eben mittlerweile wunderbare Therapien und Medikamente und weiß ich was alles, um dass man auf die Schiene kommt. Jetzt geht die Sendung gerade vorbei, Sabrina. Wir rufen dich aber nochmal an, dann können wir dir noch ein paar Ratschläge in die Hand geben und dann bist du nicht so schnell hier abserviert. Ganz, das möchte ganz ich nicht. Vielen Dank, du hast mir super geholfen, dass du mir zugehört hast. Und alles Liebe, Sabrina. Wir melden uns gleich nochmal. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht Valentin Kircher. Und morgen heißt unser Thema übersinnliche Phänomene. Ich bin sehr gespannt, was ihr erzählen werdet. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Um eins sind wir hier im Radio und im Fernsehen. Gute Nacht. Bis dann.